Arbeitsangebot und Nachfrage führen wie bei jedem anderen Gut zu einem Gleichgewichtspreis, bei dem das Arbeitsangebot genau der Nachfrage entspricht. Die Tatsache, dass der Arbeitsmarkt nach Qualifikationen hochsegmentiert ist, ändert an dieser Aussage nichts. Dieser Gleichgewichtspreis wird gefunden, indem jeder Anbieter von Arbeit mit jedem Nachfrager von Arbeit den Lohn und die Bedingungen derselben frei aushandeln kann. Ist das Arbeitsangebot niedriger als die Nachfrage, wird der Preis steigen, bis eine sinkende Nachfrage und ein steigendes Angebot das Gleichgewicht wiederhergestellt haben und umgekehrt. Was passiert in einem Tarifkartell? Das Tarifkartell wirkt im Namen des sozialen Friedens als bilaterales Monopol der Preisfestsetzung, das diesen Marktmechanismus schlicht außer Kraft setzt. Schon die Betonung des sozialen Friedens zeigt, worauf es in dieser Verhandlungssituation hinausläuft. Auf die Zerstörung des sozialen Friedens durch eine Seite der Verhandler, wenn ihrem immer bestehenden Wunsch nach Löhnen oberhalb des Marktgleichgewichts nicht entsprochen wird. Mittel der Wahl hierfür ist der Streik mit dem Ziel der möglichst schmerzhaften Störung des öffentlichen und privaten Lebens. Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt aber nicht der prototypische mittelständische Arbeitgeber, sondern dort sitzen in der Regel Vertreter von Konzernen, die die Arbeitgeberverbände dominieren. Sie haben ebenfalls kein Interesse am marktgleichgewichtigen Lohn, denn eine Vereinbarung oberhalb dieser Marke führt zu Wettbewerbsvorteilen der Konzerne gegenüber dem Mittelstand. Der Grund hierfür sind die Kostenfunktion und die Optionen der Großunternehmen. Sie können notfalls arbeitsintensive Teile ihrer Wertschöpfung ins Billiglohnausland auslagern. Je kleiner ein Unternehmen ist, desto schwieriger wird das. Das Ergebnis ist ein Kuhhandel zulasten von Mittelstand und solchen Arbeitnehmern, die neu in den Arbeitsmarkt eintreten oder die durch die Pleite ihres Unternehmens gezwungen sind, sich neu zu orientieren. Der zu hohe ausgehandelte Preis senkt die Nachfrage, die Betroffenen finden keine Arbeit, sie werden also arbeitslos. Diese Arbeitslosigkeit ist nicht konjunktureller, sie ist struktureller Natur. Sie verfestigt sich immer mehr und wird auch im Aufschwung kaum oder nur langsam abgebaut. Menschen werden in die Abhängigkeit der Sozialsysteme gedrängt, verlernen das Arbeiten und bilden eine neue soziale Schicht, ein Prekariat, das sich in der Rolle des Transferempfängers einrichtet und vom Leben außer billigem Konsum nicht mehr viel erwartet. Je länger dieser Zustand anhält, desto schwerer wird es, diese Menschen in ein produktives Leben zurückzuführen. Das ganze Hartz-IV-System der Anreize, Strafen und Kürzungen beruht auf der Absicht, etwas zu korrigieren, das so nie hätte entstehen müssen, wenn man von Anfang an dem Markt die Angelegenheit überlassen hätte. Erreicht eine Gesellschaft ein gewisses Stadium struktureller Arbeitslosigkeit, so setzen sich selbstverstärkende Effekte einen Prozess des Abstiegs in Gang. Das Arbeitslosengeld, die Sozialhilfe und Stütze, die Transfers und die Kosten der sozialen Betreuungsindustrie steigen ins Unbezahlbare. Diese Kosten müssen durch Sozialabgaben bezahlt werden, die angeblich hälftig zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern geteilt werden. Diese Halbteilung ist, wie so vieles in unserem derangierten System, ein Lügenkonstrukt, das die wahren wirtschaftlichen Kosten bzw. ihre Verteilung verschleiert. Der Arbeitgeberanteil ist aus Sicht der Arbeitgeber natürlich Teil der Lohnkosten. Genauso gut könnte er diesen in voller Höhe dem Arbeitnehmer auszahlen, der ihn dann ebenso in voller Höhe in die Sozialkasse einzahlt. Man zeigt das nicht, um die wahren Abgaben und die Steuerlast der Arbeitnehmer zu verschleiern. Wenn Sie also das nächste Mal auf Ihren Gehaltszettel schauen und dort sehen, dass Ihnen von Ihrem Gehalt nur die Hälfte übrig bleibt, nachdem der Staat sich bedient hat, dann ist selbst das noch schön gerechnet. Sie müssen zu Ihrem Gehalt den Arbeitgeberanteil der Sozialkosten hinzuaddieren und ebenso zu den Abgaben. Dann sehen Sie, dass Sie nicht mit 50% ausgebeutet werden, sondern mit 60%.